zwei Häuser, beide gleich an Würdigkeit, erregen alten Hass und neuen Streit. Doch aus der Feindschaft Unheil schoß ein Liebespaar entsprang, das nach unselgem Leidenslos der Väter Wut treibt in den Untergang. Nicht eher weicht der finstere Hass zurück. Davon erzählet jetzt das Stück, das unser Mühn für euch ersah. Das Spiel von Romeo und Julia. Für Montagu! Für Capulet! Für Montagu! Für Capulet! Weg mit den Capulets! Weg mit den Montagus! Hund aus dem Hause Capulet! Hund aus dem Hause Montagu! Hund aus dem Hause Capulet! Hund aus dem Hause Montagu! Weg mit den Capulets! Weg mit den Montagus! Männer, wilde Tiere! Steckt eure Schwerter ein! Wollt ihr nicht hören? Ihr wisst nicht, was ihr tut! Wie oft hat der Parteien Wut den Frieden unserer Straßen schon gebrochen? Was für ein Fluch liegt auf Verona! Die Flammen einer blinden Wut aus nichts als Unverstand entbrannt. Dass Bruderhand sich gegen Bruderhand erhebt und unsere Stadt zerreißt. So großer Hass! Wer kann dem wehren, wer dem Einhalt tun? Frieden sein! Lasst endlich ab vom Bruderzwist! Lasst endlich Frieden sein! Hört Veronas Fürsten! Friedensfeinde! Verstört er jemals wieder unsere Stadt, so zahlt euer Leben mir den Friedensbruch. Für jetzt begebt euch weg. Mein Sohn Romeo war nicht beim Streit. Nein, gnädige Frau. Wie froh bin ich. Sag mir, Neffe Benvolio, wer bracht aufs Neu den alten Zwist in Gang? Die Capuletti, gnädige Frau. Derweil sie Streit erregten, kamen mehr und mehr hinzu. Und wo ist mein Sohn Romeo? Vetter Romeo? Schon eine Stunde. Noch eh im Ost die Sonne aus goldenem Fenster schaute, sah ich den Vetter Romeo im Kastanienhain, der vor der Stadt gen Westen sich verbreitet. Ich wollte ihm nahen. Er aber nahm mich wahr und stahl sich tiefer in das Dickicht. Schon manchen Morgen ward er dort gesehen. Noch vor der Sonne kehrt er dann zurück und sperrt sich ein in seine Kammer, verschließt sich vor dem hellen Tageslicht. Wisst ihr den Grund? Ich weiß ihn nicht, Benvolio. Romeo ist so geheim und in sich selbst gekehrt, so unergründlich auch dem Mühen der Mutter. Wie eine Knospe, die ein Wurm zernagt. Erführe ich, worin sein Leid besteht, ich heilt es gern. Gnädige Frau, ist Romeo mein Freund und Vetter, so soll er mir sein Leid gestehen. Lasst mich allein mit ihm. Romeo! Vetter Benvolio. Guten Morgen, Romeo. Erst so weit. Es schlägt 9. Gram dehnt die Zeit. Und welcher Gram dehnt euch die Stunden? Dass ich entbehren muss, was sie verkürzt. Vetter Benvolio, was für ein Streit war hier? Die Capulets! Nein, sag mir nichts, Benvolio. Hass macht hier viel zu schaffen. Liebe mehr. Entbehrt ihr Liebe? Leb wohl, mein Freund. Romeo, entdeckt mir eures Herzens Qual. Benvolio, die Freundschaft, die du zeigst, mehrt meinen Schmerz. Romeo! Treffe ich's recht, wenn ich verliebt euch glaube? Oh, wackerer Schütz. Nein, sagt mir ohne Scherz. Verscherzt ist meine Ruhe. Wie sollt ich scherzen? Im Ernst, Benvolio, ich lieb ein Weib, und sie ist reich an Schönheit. Arm allein, weil, wenn sie stirbt, ihr Reichtum hin wird sein. Beschwor sie da Enthaltsamkeit, Gesetze? Sie tat's, und dieser Geiz vergeudet Schätze. So folge meinem Rat. Vergiss an sie zu denken, gib deinen Augen Freiheit. Lenke sie auf andere Reize hin. Das ist der Weg, mir ihren Reiz in vollem Licht zu zeigen. Freund Romeo, ein Feuer brennt das andere nieder. Saug in dein Auge neuen Zaubersaft, so wird das Gift des Alten fortgeschafft. Ihr Herren, verzeiht, könnt ihr Geschriebenes lesen? Ich soll die Leute aufsuchen, deren Namen in meinem Verzeichnis geschrieben sind. Zeig dein Geschriebenes, Bursche. Ich bitte euch, Herr, lest es mir vor. Signor Martino mit Frau und Tochter, Signor Placencio und seine beiden Nichten, Signor Valencio und seine Nichte Rosalinde. Rosalinde? Wohin lädst du sie, Bursche? Hinauf. Wohin? Zum Abendessen in unser Haus. Wessen Haus? Meines Herrn. Das hätte ich freilich denken können. Ich will es euch erklären. Meine Herrschaft ist der große, reiche Capulet. Und wenn ihr nicht vom Hause der Montagus seid, so bitte ich euch, kommt, sticht eine Flasche Wein mit aus. Gehabt euch wohl, ihr Herren. Auf dem Gastgebot der Capulets, speis deine Rosalinde mit allen Schönen, die Verona preist. Geh hin, vergleich mit unbefangenem Auge die anderen, die du sehen wirst mit ihr. Du sahst sie schön, doch in Gesellschaft nie. Doch leg einmal zugleich in beide Schalen der Reize Bild, wovon auch andere strahlen, die ich dir zeigen will bei diesem Fest. Meine Tochter Julia. Bei meiner Jungfernschaft, ich rief sie schon. Arme, du weißt, mein Kind Julietta hat schon ein hübsches Alter. Das zähle ich meiner Treu am Finger her. Wie lang ist bis Johannis? Johannistag zu Abend wird sie 16. Ich weiß es gut. Vor 14 Jahren, als das Erdbeben war, entwöhnte ich just sie auf denselben Tag. Ich hatte Wermut auf die Brust gelegt und saß am Taubenschlage in der Sonne. Die gnädige Herrschaft war in Mantua. Ja, ich habe ein Gedächtnis. Als Julia den Wermut auf der Warze schmeckte und fand ihn bitter, dieses kleine Ding, wie's böse ward, und zog der Brust ein Gesicht. Damals stand sie schon allein. Sie lief und watschelt euch schon flink herum. Des Tags zuvor fiel sie die Stirn entzwei. Und mein Mann, Gott hab ihn selig, er war ein lustiger Mann, hob sie vom Boden auf. Ei, sagt er, Julia, fällst du aufs Gesicht, wirst rücklings fallen, wenn du älter bist. Nicht wahr, mein Kind? Und gnädige Frau, das Mädchen sagte ja und lebt ich 1000 Jahre lang. Ich wette, das vergesse ich nie. Nicht wahr, mein Kind, sagt er. Und Julia sagte, ja. Genug davon, ich bitte dich, Amme. Ja, gnädige Frau, doch lächert's mich noch immer. Mein Mann, der sagte, Julia, fällst du aufs Gesicht, wirst rücklings fallen, wenn du älter bist. Nicht wahr, mein Kind? Und Julia sagte, ja. Ich bitte dich, Amme, still. Wo bleibt das Kind? Julia! Mutter? Ach, Julia, du warst das feinste Püppchen, das ich säugte, solange ich Amme bin. Erlebe ich deine Hochzeit noch einmal, wünsche ich mir weiter nichts. Die Hochzeit, ja, das ist der Punkt, von dem ich sprechen wollte. Julia, sage mir, wie steht's mit deiner Lust zu heiraten? Mutter. Jüngere als du sind angesehene Frauen hier in Verona. Mit einem Wort, der edle Paris wirbt um deine Hand. Paris? Paris, Julia Paris, das ist ein Mann, solch ein Mann, ein wahrer Zuckermann. Heute Abend siehst du ihn auf unserem Fest. Nur sag mir, Julia, fühlst du dem Paris dich geneigt? Mutter, ich will sehen, ob sie Neigung zeugt. Gnädige Frau, die Gäste sind da. Das Abendessen ist auf dem Tisch. Ihr werdet gerufen, das gnädige Fräulein gesucht, die Amme in der Küche zum Henker gewünscht. Kurz, alles geht runter und drüber. Ich bitte euch, kommt unverzüglich. Komm, Julia, der edle Paris wartet. Willkommen, edle Gäste, im Hause Capulet. Willkommen, schöne Damen, ihr Herren, willkommen. Willkommen, lieber Vetter. Ich danke euch, Vetter Capulet. Wie lang ist es her, dass wir zuletzt in Masken uns gesteckt? Wie heute eure Tochter Julia. So lang noch nicht, Herr Vetter. So lang noch nicht. Ich weiß die Zeit noch gut, da ich eine Larve trug und einer Schönen ins Ohr zu flüstern wusste, was ihr wohl gefiel. Willkommen, meine Herren. Ihr Damen, schnell zum Tanz. Willkommen, Paris. Ich danke euch, edler Capulet. Amme, wo ist meine Tochter? Wo ist Julia? Ruf sie! Wir nehmen ein paar Tänze mit in Capulettis Haus und gehen wieder. Lass mich, Benvolio, ich mag nicht tanzen. Mercutio, was meint ihr? Natürlich musst du tanzen, Romeo. Ich nicht. Doch ihr, Mercutio, und du, Benvolio, ihr beide, ihr seid so leicht von Sinnen als leicht beschut. Mich drückt dein Herz von Blei zu Boden, Mercutio. Begegnet lieb euch rau, so tut desgleichen. Stecht, Liebe, wenn sie sticht, das schlägt sie nieder. Benvolio, gib das Gehäuse für mein Antlitz mir. Eine Larve für eine Larve. Wir meinen's gut, dass wir zum Balle gehen. Doch es ist Unverstand. Ich hatte diese Nacht einen Traum. Ich auch. Was war der eure, Mercutio? Dass Träume Schäume sind. Dass Träume öfters lügen. Wir träumen Wahres, wenn wir schlafend liegen. Ich sehe wohl, Freund Romeo, Frau Mapp hat euch besucht. Der Feenweltentbinderin. Sie fährt mit einem Spann von Sonnenstäubchen den Schlafenden quer auf der Nase hin. Die Speichen sind gemacht aus Spinnenbeinen. Die Zügel aus des Mondes feuchtem Strahl. Eine kleine Mücke im grauen Mantel sitzt als Fuhrmann vorn. So trabt sie Nacht für Nacht, befährt das Hirn Verliebter und sie träumen dann von Liebe. Das Schranzenknie, der schnell von Reverenzen, des Anwalts Finger, der von Sporteln gleich, der schönen Lippen, die von Küssen träumen. Bald kitzelt sie des Pfarrers Nase, wenn er schlafend liegt, von einer besseren Pfründe träumt ihm dann die Frau Mapp. Das ist die Hexe, welche Mädchen drückt, die auf dem Rücken ruhen und sie belehrt als Weiber einst, die Männer zu ertragen. Mercutio, du sprichst von einem Nichts. Wahr, ich rede von Träumen. Von nichts als eitler Fantasie erzeugt. Die Flücht ja wechselt als der Wind. Der Wind, von dem ihr sprecht, entführ uns selbst. Kommt, Freunde, schnell ins Haus der Capulet. Wir kommen schon zu spät. Zu früh, befürcht ich. Und mein Herz erbangt und ahnet ein Verhängnis, welches noch verborgen in den Sternen heute Nacht bei dieser Lustbarkeit in Capulettis Haus beginnen wird. Ihr lustigen Freunde, kommt in Capulettis Haus. Oheim Capulet, was habt ihr, Vetter Tybalt? Der Schurke Romeo, der Montagu, vermummte deine Larve, doch habe ich ihn sogleich erkannt. Er wagt auf euer Fest zu kommen und mischt zum Huhn sich unter eure Gäste. Ruhig, Vetter. Ich möchte nicht in meinem Haus ihm einen Unglimpf tun. So frech sich einzudrängen. Ich schwöre, das soll bitteren Lohn ihm bringen. Ruhig, Vetter. Wer tot den schlug, verdiente keinen Tadel. Ruhig, sag ich, Vetter Tybalt. Ruhig. Nein, keine Pause jetzt, Musik. Noch ein paar Takte. Julia, wähl deinen Tänzer dir! Benvolio, wer ist das Fräulein, das den edlen Paris jetzt mit ihrer Hand beehrt? Ein Heiligenbild, wie in dem Ohr des Mohren ein Rubin. So hängt der holden Schönheit an den Wangen dieser Nacht. Lieb dich, Jesus, schwör ich's ab. Ich sah bis jetzt noch wahre Schönheit nicht. Schließt jetzt der Tanz, will ich ihr nahen. Heiligenbild, entweiht meine Hand verwegen dich, so will ich's büßen. Der Heiligenrechte darf Berührung dulden. So vergönne, teure Heilige, nun, dass auch die Lippen wie die Hände tun. Eine Heilige pflegt sich nicht zu regen, auch wenn sie eine Bitte zugesteht. So reg dich, Holde, nicht, wie Heilige pflegen, derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht. Fräulein, Mama will euch ein Wörtchen sagen. Ich komme. Amme, wer ist das Fräuleins Mutter? Ei, nun, die gnädige Frau vom Hause hier. Die Tochter, die ihr spracht, habe ich gesäugt. Verzeiht, ich muss ihr nach. Sieh, eine Capulet. O teurer Preis, mein Leben ist meinem Feind dahingegeben. Amme! Fräulein? Wer ist der Herr, mit dem ich sprach? Ich weiß nicht, Fräulein. Geh, frage, wie er heißt. Fräulein, sein Name ist Romeo, ein Montagu und eures großen Feindes einziger Sohn. So große Liebe aus großem Hass entbrannt. Oh, Wunderwerk! Ich fühle mich getrieben, den ärgsten Feind aufs Innigste zu lieben. Was sagt ihr, Fräulein? Es ist ein Reim, den ich soeben von einem Tänzer lernte. Keine Antwort. Ruft ihr ihn, Freund Mercutio. Romeo! Er ist klug und hat sich heim ins Bett gestohlen. Nein, nein, er sprang die Gartenmauer hinüber in Capulettis Garten. Romeo! Er hört nicht, der Affe ist tot. Er verbirgt sich unter Bäumen in Capulettis Garten und pflegt des Umgangs mit der dunklen Nacht. Nun steht er wohl an einen Baum gelehnt und wünscht, sein Liebchen wäre die reife Frucht und fiel ihm in den Schoß. Gute Nacht, Freund Romeo. Ich will ins Federbett. Ja, es ist vergeblich, ihn zu suchen. Er will nicht gefunden sein. Kommt, Mercutio! Kann ich von hinnen, da mein Herz hier bleibt? Still, was schimmert vom Balkon? Julia, sie ist es, meine Göttin, meine Liebe. Oh, wüsste sie, dass sie es ist. Weh mir. Sie spricht. Oh, sprich noch einmal, holder Engel. Über meinem Haupt erscheinest du wie ein Flügelbote des Himmels. Dem erstaunten, über sich gekehrten Auge. Romeo! Warum denn Romeo? Verleugne deinen Vater, deinen Namen. Schwör dich zu meinem Liebsten. Und ich bin länger keine Capulet. Hör ich noch länger? Oder soll ich reden? Dein Name ist nur mein Feind. Du bliebst du selbst und wärst du auch kein Montagu. Was ist denn Montagu? Was ist dein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. O Romeo, leg deinen Namen ab. Und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, nimm ganz mich selbst. Ich nehme dich beim Wort. Nenn, Liebster, mich. So bin ich neu getauft. Wer bist du, der du von der Nacht beschirmt dich drängst in meines Herzens Rat? Mein Name wird, weil er dein Feind ist, von mir selbst gehasst. Hätte ich ihn schriftlich, so zerriss ich ihn. Mein Ohr drang keine 100 Worte noch von diesen Lippen, doch es kennt den Ton. Bist du nicht Romeo, ein Montagu? Nein, keines, wenn dir eins missfällt. Die Gartenmauer ist hoch, schwer zu erklimmen. Die Stadt bedeutet Tod. Bedenk nur, wer du bist. Wenn einer meiner Väter dich erfände, wie kamst du her? Der Liebe leichte Schwingen trug mich. Blick du freundlich, so bin ich gegen ihren Hass gestillt. Ich wollte um alles nicht, dass sie dich finden. Liebst du mich nicht, so lass sie nur mich finden. Durch ihren Hass zu sterben, wäre mir besser als ohne deine Liebe leben. Die Nacht verschleiert mein Gesicht. Sonst färbte Mädchenröte meine Wangen um das, was du mich sagen hörtest. Doch weg mit Förmlichkeit. O holder Romeo, wenn du mich liebst, sag's ohne Falsch. Julia! Doch dächtest du, ich sei zu schnell besiegt? So will ich finster blicken, will Nein dir sagen. So du dann werben willst, sonst nicht um alles. Ich schwöre, Fräulein, bei dem heiligen Mond, der silbern rings der Bäume Wipfel säumt. Schwör nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerfort in seiner Scheibe wechselt, auf das nicht wandelbar dein Lieben sei. Wobei denn soll ich schwören? Lass es ganz, schwör nicht. Wie sehr ich dein mich freue, freu ich mich nicht des Bundes dieser Nacht. Er ist zu rasch, zu unbedacht, zu plötzlich. Des Sommers warmer Hauch kann diese Knospe der Liebe wohl zur schönen Blume entfalten. Gib deinen teuren Liebesschwur für meinen. Ich gab ihn dir, eh du darum gefleht. Und doch, ich wollte er stünde noch zu geben. Wozu das Liebe? Um unverstellt ihn dir zurückzugeben. So grenzenlos ist meine Liebe, so tief ja wie das Meer. Je mehr ich gebe, je mehr auch hab ich. Beides ist unendlich. Julia! Ich höre im Haus Geräusch. Geliebter, wart einen Augenblick. Ich komme wieder. Oh, selige, selige Nacht. Nur fürcht ich, weil mich Nacht umgibt, dies alles sei nur Traum, zu schön, um wirklich zu bestehen. Romeo, drei Worte noch. Wenn deine Liebe Vermählung wünscht, so lass mich morgen wissen durch jemand, den ich zu dir senden will, wo du und wann die Trauung willst vollziehen. Dann leg ich dir mein ganzes Glück zu Füßen. Julia! Gleich, im Augenblick, ich komme. Ich sende morgen früh. Nun tausend gute Nacht. Gute Nacht. Wie Knaben aus der Schule eilt Liebe hin zum Lieben. Wie Knaben an ihr Buch wird sie hinweggetrieben. Romeo! Hey, Romeo! Oh, eines Jägers Stimme, den edlen Falken wieder herzulocken. Romeo! Julia! Um welche Stunde soll ich morgen schicken? Um 9. 20 Jahre sind's bis dahin. Gute Nacht. Ich rief wohl gute Nacht, bis ich den Morgen sehe. Gute Nacht. Schlaf, Ruhe auf ihrem Aug, Fried in der Brust. Oh, wär ich Fried und Schlaf und Rot in solcher Lust. Ich Ich will zur Zelle des frommen Paters gehen, mein Glück ihm sagen und um Hilfe ihn flehen. Säumt der Morgen das Ostgewölk mit Streifenlicht. Eh höher die Sonne ihr glühend Aug erhebt, den Tau der Nacht verzehrt, die Welt belebt, muss ich mein Weidenkörbchen füllen ganz mit kostbar saftiger Blumen und giftiger Pflanz. Die Erde ist der Wesen Grab und Schoß. Womit sie tötet, damit zieht sie groß. Nichts ist so schlecht, dass es, von treuen Händen gehegt, sich nicht zum Guten könnte wenden. Nichts ist so gut, dass es auf unserer Erden durch Missbrauch nicht ein Böses könnte werden. Ein duftiger Blütenkelch beherbergt Heilungskräfte in seiner zarten Hülle und Gift. Säfte. Zwei Feinde lagern so uns im Gemüte, wie in der Pflanze. Böser Will und Güte. Guten Morgen, ehrwürdiger Pater! Benedizimus, welch frohe Zunge sagt zu frühen Gruß. Romeo, sei gesegnet. So früh am Tag? Mein Romeo hat wohl die Nacht, so rat ich, nicht im Bette zugebracht. So ist's. Ich wusste, süße Ruhe zu finden. Verzeih mir Gott. Warst du bei Rosalinden? Bei Rosalinden, ehrwürdiger Pater? Nein, vergessen ist der Name und seine Pfeilen. So recht, mein Sohn. Allein wo warst du, sage? Bei meinem Feind zu einem Freudenmahl. Und da verwundete mich jemand auf einmal. Desgleichen tat ich ihm, und für die beiden Wunden wird heilige Arznei bei deinem Amt gefunden. Ich trage keinen Hass mehr, frommer Freund. Zustatten kommt die Bitt auch meinem Feind. Einfältig, Sohn, nicht silbenfein gestochen. Wer Rätsel beichtet, wird in Rätseln losgesprochen. Einfältig denn, ich wandte Seel und Sinn in Lieb auf Capulets holdselige Tochter hin. Sie gab ihr ganzes Herz zurück mir für das meine. Wir sind schon eins. Nur fehlt, dass uns vereine die heilige Ehe. Wo und wie und wann wir uns erklärt, das alles will ich dir erzählen. Nur will gedrein, uns heut noch zu vermählen. Welch ein Unbestand. So schnell ist Rosalinde nun verbannt, die du doch erst geliebt. Oft schaltst du mich um Rosalinden schon. Weil sie dein Abgott war. Nicht, weil du liebtest, Sohn. Und mahntest mich, die Liebe zu besiegen? Nicht, um im Sieg der Zweiten zu erliegen, du Flattergeist. Und doch bedenke ich's recht. Vielleicht, dass dieser Bund zum Glück sich wendet und Hass und Groll in Fried und Freundschaft endet. Oh, lass uns eilen, meine Zeit verstreicht. Nur klug und sacht, wer rennt, der stolpert leicht. Non son morto, el dolocchio fatto a torto. Fiasco la la la la di di di di verrà tempo chi fortuna. Wo zum Teufel mag Romeo stecken? Benvolio, sagtest du nicht, er kam die Nacht nicht nach Hause? So ist es, guter Mercutio. Zu seines Vaters Hause nicht. Tybalt, des alten Capulets Verwandter, hat ihm heute Morgen einen Brief geschickt. Einen Brief? Das wird eine Herausforderung sein, so wahr ich lebe. Romeo wird ihm die Antwort nicht schuldig bleiben. Auf einen Brief kann jeder antworten, wenn er schreiben kann. Ist Romeo der Mann, es mit einem Tybalt aufzunehmen? Was ist Tybalt denn Großes? Ein Raufer. Ein Raufer vom ersten Range. Der? Jawohl, der. Der Henker hole die gezierten Raufbolde. Eine sehr gute Klinge. Ein sehr wohlgewachsener Mann. Eine sehr gute Hure. Ist das nicht ein Elend, dass wir mit diesen ausländischen Modenarren heimgesucht werden, die so stark auf neue Weise halten, ohne dass sie jemals weise werden? Aber Tybalt... Still, Romeo kommt. Signor Romeo, ihr spieltet uns diese Nacht einen schönen Streich. Mercutio, was für ein Streich. Einen Diebesstreich. Ihr habt euch unversehens davongestohlen. Verzeihung, Mercutio, Benvolio, verzeih. Mit Erlaubnis, ihr Herren. Was kommt denn nun angesegelt? Schönen guten Morgen, ihr Herren. Schönen guten Abend, schöne Dame. Warum guten Abend? Euer Brusttuch deutet auf Sonnenuntergang. Pfui! Was beliebt euch, schöne Dame? Ihr Herren, kann mir einer von euch sagen, wo ich den jungen Romeo finde? Ich kann's euch sagen. Mein Herr, wenn ihr Romeo seid, so wünsche ich euch, insgeheim zu sprechen. Insgeheim? Mercutio, sie wird ihn irgendwohin auf den Abend bitten. Oh, eine Kupplerin. Was witterst du, Mercutio? Neue Jagd, Benvolio. Romeo, kommt zu eures Vaters Haus. Es wartet ein Brief auf euch. Ich komme euch nach. Leb wohl, alte Schöne. Leb wohl, oh Schöne, Schöne, Schöne. Was waren das für unverschämte Gesellen? Weiß Gott, ich habe mich so geärgert, dass ich am ganzen Leibe zittere. Leb wohl, alte Schöne. So ein Lausekerl. Ich bin keins von seinen Kussmädchen. Mein Herr, wenn ihr der junge Romeo seid, so befahl mein junges Fräulein mir, euch zu suchen. Und sie befahl mir, euch zu sagen... Ja, was? Das will ich für mich behalten. Erst lasst mich euch sagen, wenn ihr sie wolltet an der Nase herumführen, sozusagen. Auf meine Ehre. Oh, Jemine! Gewiss und wahrhaftig, das will ich ihr sagen. Was willst du ihr sagen, Ich will Frau? Ihr sagen, dass ihr auf Ehre versichert. Sag ihr, sie möge ein Mittel ersinnen, zur Beichte diesen Nachmittag zu gehen. Dort in Lorenzos Zelle soll unsere Trauung sein. Heute Nachmittag? Gut, gut. Du, liebe Frau, wart hinter der Abtei. Ich will dir eine Leiter schicken, geknüpft aus Seilen, die ich hinan will klimmen in der Nacht. Gut, Herr, gut. Ach, mein Fräulein ist ein allerliebstes Dingelchen. Als sie noch ganz klein war, da fiel sie auf die Stirn und da hob sie meinen Mann. Gott hab ihn selig. Oh Herr, da ist ein edler Mann in der Stadt, der Paris heißt, der gern bei ihr einhaken möchte. Ich ärgere sie zuweilen und sage ihr, Paris wäre doch der Hübscheste. Aber ihr könnt mir es glauben, wenn ich das sage, wird sie so blass wie ein Tischtuch. Fängt nicht Rosmarin und Romeo mit demselben Buchstaben an? Ja, gute Frau, wozu? Bei mit einem Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr wohl viel tausendmal. Non son morto, el dolocchio fatto a torto. Fiasco aperta a te. Neun schlug die Glocke, als ich die Amme sandte. Von 9 bis 12. 3 lange Stunden sind's. Oh, sie ist lahm. Zu Liebesboten taugen nur Gedanken, die 10-mal schneller fliehen als Sonnenstrahlen. Hätte sie mein jugendliches Blut, sie würde wie ein Ball behende fliegen. Sie kommt. Was sagt Romeo? Das war eine Jagd. Es reißt in allen Gliedern mir. Ich bitte dich, liebe Amme, sprich. Was für eine Hast? Könnt ihr kein Weilchen warten? Merkt ihr nicht, dass ich außer Atem bin? Außer Atem, wenn du Atem hast, um mir zu sagen, dass du keinen hast. Ihr habt eine rechte Wahl getroffen. Ihr versteht, euch einen Mann auszusuchen. Das ist der rechte Romeo. Treib's nur sofort, Kind. Mein armer Rücken. Gott sei euch gnädig, dass ihr hin und her mich schickt, mich bald zu Tode hetzt. Sag mir, was sagt Romeo? Oh, bitte, bitte, beste Amme. Er sagt, so wie ein freundlicher und artiger Herr, und auf mein Wort, wo ist denn eure Mutter, Julia? Ach, er sagt, so wie ein freundlicher und artiger Herr, wo ist denn eure Mutter? Wie seltsam du erwiderst. Jemine, seid ihr so hitzig? Geht künftig selbst, wenn ihr eine Botschaft habt. Was sagt er, bitte, sprich? Ach, bitte, bitte, liebe Amme. Wenn ihr Erlaubnis habt, heute zu beichten, so macht euch auf zu eures Paters Zelle. Dort harrt ein Mann, um euch zur Frau zu machen. Ihr eilt ins Kloster, ich muss sonst wohin die Leiter holen, die der Liebste zur Nacht heran will klimmen. Ich bin das Lasttier, muss für euch mich plagen. Doch ihr sollt eure Last zur Nacht schon tragen. Eilt zu der Zelle hin. Der Himmel lächle so dem heiligen Bund, dass künftige Tag uns nicht durch Kummer schelten. Amen. So sei es, ehrwürdiger Pater. Julia, ist deiner Freude Maß gehäuft wie meins? Lass deinen Mund die Seligkeit verkünden, die wir beide eins im andern finden. Gefühl an Inhalt reich, doch nicht an Worten, ist stolz auf seinen Wert. Meine Liebe stieg so hoch, dass keine Schätzung ihren Wert erreicht. Mein Flehen bleibt, dass dieser Bund zum Glück sich wende und Hass und Groll in Fried und Freundschaft ende. Mercutio, ich bitte dich, lass uns nach Hause gehen. Der Tag ist heiß. Lass uns am Brunnen niedersitzen, Benvolio. Ach, die Capulets sind draußen. Es gibt leicht Streit, denn bei der Hitze tobt das Blut. Benvolio, du bist in deinem Zorn ein so ungestümer Bursche als nur einer in ganz Verona. Wenn es eurer zwei gäbe, so hätten wir bald gar keinen. Sie brächten sich untereinander um. Dein Kopf ist so voll Zänkereien wie ein Ei voll Dotter. Freund Mercutio, wenn ich so leicht zum Streit bereit wäre wie du, so würde niemand eine Leibrente auf meinen Kopf kaufen wollen. Auf deinen Kopf, o Tropf? Mercutio! Bei meinem Kopf. Die Capulets. Bei meiner Sohle. Mich kümmert's nicht. Der wütige Tybalt ist's. Mercutio, ein Wort mit euch. Nur ein Wort, Tybalt. Gebt noch was zu. Lasst es ein Wort und einen Schlag sein. Mercutio, du harmonierst mit Romeo. Harmonierst? Was? Willst du mich zum Musikanten machen, Tybalt? So sollst du nichts als Dissonanzen zu hören kriegen. Mercutio! Alle Wetter über das Harmonieren! Mercutio, wir sind auf öffentlicher Markt. Sucht einen anderen Ort für euren Zwist. Ich weich und wanke nicht. Mercutio, ich will nichts mehr von euch. Der Mann, den ich suche, kommt wie aufs Stichwort. Romeo, du bist ein Schurke. Tybalt! Die Ursache, die ich habe, dich zu lieben, mildert sehr die Wut, die sonst auf solchen Schimpf sich ziemt. Ich liebe mehr dich, als du denken kannst. Du bist ein Capulet, ein Name so teuer mir als wie mein eigener. Gib dich damit zufrieden, bis du die Ursache meiner Liebe erfährst. Schimpfliche, verhasste Demut! Die Kunst des Raufers trägt den Sieg davon! Tybalt, du Ratzenfänger! Willst du sogleich deinen Degen ziehen? Mach zu, sonst hast du meinen um die Ohren, ehe der deiner raus ist! Benvolio, schlag zwischen ihre Degen. Tybalt, Freund Mercutio. Halt, Tybalt! Mercutio, ich stell mich zwischen eure Degen. Verflucht. Ich bin verwundet. Romeo, warum Teufel kamt ihr zwischen uns? Unter eurem Arm traf mich ein hinterlistiger Stoß des feigen Tybalt. Und er lief fort und hat nichts abgekriegt. Du bist verwundet, Mercutio. Ja. Wetter. Es ist genug. Der Teufel hole eure beiden Häuser, Romeo, mit ihrer Feindschaft, ihrem ewigen Zwist. Warum tratet ihr zwischen uns, Romeo? Ich dachte es gut zu machen. Sei guten Mutes, Freund Mercutio, die Wunde kann nicht beträchtlich sein. Nein, nicht so tief wie ein Brunnen, nur so weit wie eine Kirchentür. Aber es reicht hin. Für diese Welt ist mir der Spaß versalzen. Verdammte Sippe mit eurer Feindschaft, eurem Hass. Sie haben Würmer Speis aus mir gemacht. Oh, hilf mir in mein Haus, Benvolio. Um meinetwillen wurde mein Freund Mercutio verwundet auf den Tod. Julia, deine Schönheit hat so weibisch mich gemacht. Sie hat die Tapferkeit in meiner Brust erweicht. Romeo. Unser Freund Mercutio ist tot. Mercutio, dein edler Geist hat allzu früh der Erde Staub verschmäht. Nichts kann den Unstern dieses Tages wenden. Er hebt das Weh an. Andere müssen's enden. Romeo, die Bürger sind in Aufruhr um Mercutios Tod. Was weilst du noch, Romeo? Weg, wie der grimmige Tybalt dich hier findet. Tybalt am Leben und Mercutio erschlagen. Nun fliegen Himmel, Milde und Versöhnung, entflammte Wut, sei meine Führerin, Tybalt! Nimm den Schurken zurück, den du mir gabst. Der Geist Mercutios schwebt noch über unseren Häuptern und harrt, dass deiner sich zu ihm geselle. Du Schurke Romeo, sollst mit Mercutio von ihnen. Wehr dich, Tybalt! Flieh, Romeo. Tybalt liegt erschlagen von deiner Hand. Wenn sie dich greifen, bist du des Todes. Weh mir. Steh so versteinert nicht. Ich Narr des Glücks. Flieh, Romeo. Hinweg. Wo ist der Mörder, Mercutius? Wo ist der Mörder? Wo ist der Mörder? Wo ist der Mörder? Wo ist der Mörder? Tybalt! Tybalt! Wo ist der Mörder? Tybalt! Tybalt! Tybalt! Tybalt! Der meinen Freund Mercutio erschlagen hat, der Mörder Tybalt, ist entleibt von Romeo, mein Fürst. Benvolio, wer hat den Streit erregt? Tybalt, mein Fürst. Viel gute Worte gab ihm Romeo. Nichts konnte Tybalts ungezähmte Wut entwaffnen. Dem Frieden taub, berennt mit scharfen Degen ihr Mercutio. Romeo ruft laut, auseinander! Und schlägt dazwischenstürzend beider Mordstahl nieder. Und unter seinen Arm traf hinterlistig der feige Tybalt in das Herz Mercutios. Tybalt entfloh, kehrt aber schnell zurück. Mit Blitzeseile fallen sie sich an. Ehe ich den Degen ziehen konnte, sie zu trennen, fiel Tybalt tot zu Boden und Romeo, bestürzt, entwich. Bedenkt, mein Fürst, Tybalt erschlug Mercutio. Und Romeo nahm nur, was dem Gesetz verfallen war. Tybalts Leben. Weil er das verbrochen, sei über ihn der Bann gesprochen. Musik. vernehmt mein Wort. Wenn Gnade Mörder schont, verübt sie Mord. Komm, Nacht, und gib mir meinen Romeo, dass ich ihn unbelauscht in meine Arme schließe. Komm, Nacht, komm, Romeo, du Tag in Nacht. Komm, liebevolle Nacht, und gib mir meinen Romeo. Und stirbt er einst, zerteil in kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönen, dass alle Welt sich in die Nacht verliebt. Oh, dieser Tag wird so verdrießlich lang mir, wie die Nacht vor einem Fest dem ungeduldigen Kinde, das noch sein neues Kleid nicht tragen darf. Die Amme. Nun, Amme! Bringst du die Leiter, die dich Romeo hieß, holen? Ja, die Stricke, das Gott erbarm, er ist ermordet, er ist tot. Tot? So boshaft kann der Himmel sein? Das kann Romeo, der Himmel nicht. Oh, Romeo, wer hätte das gedacht? Wer bist du, Teufel, dass du mich so folterst? Ich sah die Wunde auf seiner Brust, die blutige Leiche. Oh, mein Herz. Verarmt auf einmal, ihr Augen ins Gefängnis, blicket nie zur Freiheit wieder auf. Oh, Tybalt, Tybalt, so muss ich leben, um dich tot zu sehen. Was für ein Sturm tobt so von jeder Seite. Mein Vetter tot und Romeo? Dahin ist Tybalt, Romeo verbannt. Gott, verbannt ist Romeo, der Tybalt hat erschlagen. Romeo? Seine Hand? Vergoss sie, Tybalts Blut? Sie tat's. Kein Treu noch Redlichkeit ist unter Männern mehr. Lauter Heuchler. Gebt mir ein Aquavit. Die Not, die Angst, der Jammer macht mich schwach. Warum erschrecke ich denn? Romeo, mein Gatte, lebt. Und tot ist Tybalt, der ihn töten wollte. Das ist ja Trost. Ich hört ein schlimmeres Wort. Verbannt ist Romeo. Dies Wort birgt Hölle, Qual und Tod. Und nichts beendet meines Herzens Not. Ich sterb als Braut im Witwenstande. Geht nur ins Schlafgemach. Und Romeo soll euch zur Nacht erfreuen. Ich gehe zu ihm. Beim Pater wartet er. Verbannung? Er soll der Pater sei barmherzig, ich sage tot. Verbannung ist weit mehr als tot. Hier aus Verona bist du nur verbannt. Die Welt ist groß und weit. Die Welt ist nirgends außer diesen Mauern. Nur Qual. Die Hölle selbst, von hier verbannt, ist aus der Welt verbannt und solcher Bann ist tot. Drum sage nicht Verbannung. Verdammte sprechen in der Hölle dies Wort mit Heulen aus. Romeo, hör noch ein Wort. Nein, du willst wieder von Verbannung sprechen. Ich will dir eine Wehr dagegen leihen, der Trübsalmedizin, Philosophie, die wird dich trösten. Hängt die Philosophie! Kann sie nicht schaffen, eine Julia, verpflanzen eine Stadt. So hilft sie nicht, so taugt sie nicht, so rede länger nicht. Nun sehe ich wohl, Wahnsinnige sind taub. Wär's anders möglich? Sind doch Weise blind. Lass über deinen Fall mit dir mich reden. Du kannst von dem, was du nicht fühlst, nicht reden. Wärst du so jung wie ich und Julia dein, vermählt mit dir und du wie ich verbannt, dann möchtest du nicht reden, möchtest nur das Haar dir raufen und dein Grab dir messen. Romeo, bist du ein Mann? Dein Äußeres sagt, du seist es. Deine Tränen sind weibisch. Bei meinem heiligen Orden, ich glaubte, dein Gemüt sei besseren Stoffs. Deine Julia lebt. Das ist dein Glück. Dich wollte Tybalt töten, er ist dahin. Auch das ist Glück. Dein Freund wird das Gesetz, das Tod dir droht, und mildert ihn in Bann. Auch das ist Glück. Doch wie ein ungezogenes, launisches Mädchen schmolzt du mit deinem Glück und mit deiner Liebe. Hier wird ihr Pater. Geh hin zur Liebsten, wie es beschlossen war. Er steigt die Leiter in ihr Schlafgemach. Nur weile nicht, bis man die Wachen stellt am Tor, sonst kommst du nicht mehr durch nach Mantua. Dort bleibst du dann, bis wir die Zeit ersehen, die Feinde endlich zu versöhnen. Derweilen forsche ich nach einem sicheren Boten. Er meldet dir von Zeit zu Zeit, was sich ereignet in Verona hier. Nun gib mir deine Hand. Es ist schon spät. Gute Nacht. Edler Capulet, schlaft wohl. Das will ich, Paris. Und wär's nicht der Gesellschaft wegen, seit einer Stunde läge ich im Bett. Es ist schon spät. Auch Julia verschloss sich längst in ihrem Schlafgemach. Schlaft wohl. Empfehlt mich eurer Tochter. Und morgen früh forsch ich sie aus. Ich denke wohl, sie wird von mir in allen Stücken sich bedeuten lassen. Noch besser. Frau. Ja, was soll's? Sag du ihr, nächsten Mittwoch, was ist heute? Montag, edler Capulet. Montag, Mittwoch ist vielleicht zu früh. Sei's Donnerstag. Ja, sag ihr, am Donnerstag wird sie vermählt mit unserem Freunde Paris. Ich dank euch. Ich denk, Paris, wir tun's im Stillen ab. Nur ein paar Freunde. Denn seht, weil Tybald erst erschlagen ist, so dächte man, er leg uns nicht am Herzen, als unser Blutsfreund. Ihr versteht mich, Paris. Sehr wohl. Wie dünkt euch Donnerstag? Ich wollte Donnerstag für morgen. Gut, sei's denn am Donnerstag. Du, Frau, bereitest Julien auf diesen Hochzeitstag. Also, Paris, leb wohl. Gute Nacht. Wedige Frau, schlaft wohl. Gute Nacht. Es ist so spät, dass wir bald Frühes nennen können. Gute Nacht. Deinen dichten Vorhang, du Liebespflegerin. Verliebten genügt zu der geheimen Weihe das Licht der eigenen Schönheit. Julia. Romeo. O Nacht, lehr uns ein Spiel, wo jedes reiner Jugendblüte zum Pfande sitzt, gewinnend zu verlieren. O Nacht, verhülle mir das wilde Blut. Wenn scheue Liebe kühner wird und nichts als Unschuld sieht, in inniger Liebe tun. Julia. Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die sang. Sie singt es nachts in dem Granatbaum. Glaub, liebster mir, es war die Nachtigall. Die Lerche war's, die Tagverkünderin. Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt. Nur Eile rettet mich, Verzug ist tot. Trau mir, das Licht ist nicht des Tages Licht. Drum bleibe noch, zu gehen ist noch nicht Not. Lass sie mich greifen. Ja, lass sie mich töten. Ich gebe gern mich drein. Ja, Julia, es tagt noch nicht. Es tagt! Es tagt! Auf! Eile fort von hier! Hell und heller wird's. Wir müssen scheiden. Hell, dunkler steht's. Und dunkler unsere Leiden. Fräulein! Die Amme! Fräulein, eure Mutter kommt in eure Kammer mit einer Botschaft eures Vaters. Seid auf der Hut, man regt sich schon im Haus. Tag, schein herein und Leben, flieh hinaus. Julia, lass dich noch einmal küssen. Gib Nachricht jeden Tag zu jeder Stunde aus Mantua. Kein Mittel lasse ich unversucht, dir Nachricht zuzusenden. Liebste, lebe wohl. Oh Gott, ich hab ein Unglück ahndend Herz. Julia! Bist du auf? Wie, noch immer weinend um des Tybalts Tod? Um einen Schlag, der mich empfindlich traf. Mein Kind, nicht Tybalts Tod so sehr beweinst du, als dass der Schurke lebt, den er schlug. Was für ein Schurke? Der Schurke Romeo. Kein Mann kränkt so wie er mein Herz. Ja, freilich, weil der Meuchelmörder lebt. Oh, wenn ihm meine Hände doch erreichten. Wir wollen Rache nehmen, sorge nicht. Doch jetzt bringe ich dir frohe Zeitung, Mädchen. Um dich von deinem Trübsinn abzubringen, ersann dein Vater dir ein Freudenfest. Was wäre das, Mutter? Am Donnerstag frühmorgens soll der edle Paris in St. Peterskirche dich als frohe Braut an den Altar geleiten. Nun, bei St. Peterskirche und Petrus selbst. Er soll mich nicht als frohe Braut geleiten. Julia! Ich bitte euch, Mutter, sagt meinem Vater, ich wolle mich noch nicht vermählen. Und wenn ich tue, schwöre ich, Romeo soll lieber es als Paris sein. Für wahr, das ist was Neues. Sag's deinem Vater selbst. Nun, Frau, wie steht's? Sie will nicht. Was will sie nicht? Mein guter Vater! Ich flehe euch auf den Knien. Hört mit Geduld ein einzig Wort nur an. Sprich nicht. Ich sage dir zur Kirche auf Donnerstag. Vater! Erwidere nicht. Gib keine Antwort. Die Finger jucken mir. Es macht mich toll. Du Püppchen, ich pflege nicht zu spaßen. Der Donnerstag ist nah. Nimm dir's zu Herzen. Wo nicht, geh. Bettle, hungre, stirb am Wege. Wohnt kein Mitleid droben in den Wolken? Mutter! Sprich nicht zu mir. Ich sage nicht ein Wort. Wenn du nicht folgst, gehst du mich nichts mehr an. Ehrwürdiger Pater. Ich kenne schon dein Leid. Du musst und nicht so höre ich kann's verzögern, mit Paris übermorgen dich vermählen. Sag es nicht, Pater, wofern du nicht auch sagst, wie ich's verhindere. Kann deine Weisheit keine Hilf mehr leihen, so hilft nur schneller Tod. Ehe meine Hand, die du dem Romeo versiegelt, sich fügt in einen neuen Bund, geb ich mir selbst den Tod. Kind. Erschrecke nicht. Der Entschluss steht fest, wenn du nicht Hilfe weißt. Mein armes Kind. Wenn du die Willensstärke hast, dich selbst zu töten, ehe du dem Paris dich vermählst, dann weiß ich eine Hilfe. Doch verzweifelt wie das Übel, dem du entgehen willst. Lieber als dem Paris mich vermählen. Heißt von der Zinne eines Turms mich springen, heißt in ein frisch gemachtes Grab mich legen. Wohlan, geh heim, sei fröhlich, willige darein, dich übermorgen zu vermählen. Und siehe zu, wie morgen Nacht du magst alleine sein. dass nicht die Amme in deiner Kammer bleibe. Ich gebe dir ein Gift. Nimmst du davon, dann rinnt alsbald ein Schauer durch deine Adern und dein Puls hört auf zu schlagen, wie wenn der Tod des Lebens Tag beschließt. So wirst du starr und kalt wie tot erscheinen, ganz wie ein Ebenbild des Todes. Und wenn nun Paris dich am Morgen ruft, liegst du so leblos. Dann, wie es Sitte unseres Landes ist, wird man in Feierkleidern dich tragen in die Gruft der Capulets. Und zu der Zeit, wenn du erwachen wirst aus deinem Schlaf, der nur ein Scheinbild ist des Todes, soll Romeo aus meinen Briefen wissen, was wir getan, und schnell zu mir hereilen. Wir beide wollen in der Gruft auf dein Erwachen warten, und noch zur selben Nacht soll Romeo dich fort von hier nach Mantua geleiten. Das wäre gewisse Rettung, wenn weibsche Furcht dir bei der Ausführung den Mut nicht nimmt. Meine Liebe wird die Kraft mehr geben. Gut denn. Ich sende indessen einen frommen Bruder nach Mantua zu Romeo. Wäre es ein Gift, das mir mit schlauer Kunst der Mönch bereitet, mir den Tod zu bringen? Das nichts vermag, ihn anzuklagen, weil er geheim mich Romeo vermählt. Doch dünkt mich, kann's nicht sein. Wie aber, wenn ich in die Gruft gelegt, erwache vor der Zeit, ehe Romeo mich zu erlösen kommt, werde ich dann nicht ersticken in der Gruft und tot da liegen, wenn er kommt? Und lebt ich auch, könnte es nicht leicht geschehen, dass mich das grause Bild des Todes im Grabgewölb der alten Katakombe, wo frisch bestattet erst der blutige Tybalt, könnte es nicht leicht geschehen, dass mich zu früh erwachend der Wahnsinn packt? Mir ist, ich sehe den toten Tybalt. Er späht nach Romeo. Halt, Tybalt! Romeo, den bittern Trank, ich trink ihn dir. Die Meppenglocke läutet. Es ist Tag. Schon kräht der zweite Hahn. Und Paris wird gleich hier sein, um die Braut zu holen. Wie weit ist in der Küche? Herr, geht nur geht. Topfgucker sind uns nicht vonnöten. Ihr seid am Tage krank, Herr, wenn ihr die Nacht nicht schlaft. Ich habe um Kleineres wohl die Nächte durchgewacht und war nie krank. Ja, ja, ihr wart ein feiner Vogelsteller zu eurer Zeit. Flink, Burschen, das Gewürz zum Koch. Zum Koch. Sie brauchen Datteln und Quitten in der Backstube. In der Backstube. Mach zu, der Bräutigam ist da. Amme, geh, wecke Julia auf. Ich geh schon. Langschläferin, Bräutchen, ihr schlaft im Voraus wohl für eine ganze Woche. Denn ich stehe dafür, auf nächste Nacht hat Paris seine Ruh daran gesetzt, dass ihr nicht ruhen sollt. Wie gesund sie schläft, ich muss sie wecken. Fräulein! Hilfe! Hilfe! Julia ist tot. Der Bräutigam ist da! Oh, großer Gott! Gnädige Frau! Muss ich den Jammer sehen? Was gibt's? Der Bräutigam ist da! Julia, erwach! Leb auf! Julia! Ich sterbe sonst mit dir! Der Bräutigam ist da! Julia! Julia ist tot. Gott, helf uns. Der Tod liegt auf ihr wie ein Maienfrost auf des Gefildes schönster Blume. Julia, meine Braut! Edler Paris. Ist meine Braut bereit, zur Kirche zu gehen? Bereit, um nie zurückzukehren. Paris, die Nacht vor deiner Hochzeit buhlte der Tod mit deiner Braut. Hab ich nach dieses Morgens Licht geschmachtet und bietet es mir solchen Jammer dar. Musikanten! Musikanten! Lustig, Musikanten, lustig! Spielt, wenn euch mein Leben lieb ist! Spielt frisch auf, mein Herz! Was ist das für ein Narr? Ein Diener aus dem Hochzeitshaus. Was sagst du, Hans Kolophonium, und du, mattes Fiedelbogen? Spielt, sage ich, weil mein Herz selber spielt. Mein Herz voll Angst und Nöten. Spielt mir eine lustige Litanei, um mich aufzurichten. Nichts davon, Litanei. Es ist nicht mehr Spielenzeit. Wir können unsere Flöten einstecken und uns packen. Die Sachen hier sehen gar erbärmlich aus. Wir wollen ins Haus gehen und auf die Trauerleute warten und sehen, ob es nichts zu essen gibt. Julia, so träumt ich heute Nacht, kam zu mir her nach Mantua und fand mich tot. Sie hauchte mir solch Leben ein mit Küssen, dass ich vom Tod erstand. Darf ich dem Schmeichelbild des Schlafes trauen, so wartet mein ein nahes Glück. Romeo! Benvolio! Willkommen in Mantua! Was bringst du aus Verona? Vetter Romeo. Sag mir, Benvolio, was macht mein teures Weib? Denn nichts kann übel stehen, geht's ihr nur wohl. Oh, Romeo. Ihr Körper schläft in Capulets Begräbnis. Ich sah sie senken in der Vätergruft und ritt sogleich hierher nach Mantua, es euch zu melden. Verzeiht die schlimme Botschaft mir. Ich biet euch Trotz, ihr Sterne. Benvolio, du kennst mein Haus. Hol mir Papier und Tinte und miete Pferde. Ich will weg zur Nacht. Ich bitte euch. Lass mich und tu, was ich dir sage. Hast du vom Pater keine Briefe? Nein. Gut. Mach schnell. Geh. Julia, heute Nacht ruh ich bei dir. Mir fällt ein Apotheker ein. Der wohnt hier irgendwo. Ich sah ihn neulich. Hohl war sein Blick. Ihn hatte herbes Elend ausgemergelt. Betrachtend ihn, dachte ich bei mir, bedürfte jemand Gift, des Verkauf in Mantua bei Todesstrafe verboten ist, Der arme Hund verkauft es ihm. Hola! Apotheker! Wer ruft? Mann, du bist arm. Ich gebe dir 40 Dukaten. Du gibst mir eine Dose Gift. So scharfen Stoff, dass tot sogleich der lebensmüde Trinker hinfällt. So tödliche Arzneien habe ich wohl. Doch Mantuas Gesetz ist tot für jeden, der Pfeil sie gibt. Mann, du bist so arm, von Plagen so bedrückt und scheust den Tod. Der Hunger sitzt in deinen hohlen Backen. Not und Bedrängnis starrt in deinem Blick. Die Welt ist nicht dein Freund, noch ihr Gesetz. Die Welt hat kein Gesetz, dich reich zu machen. Nur meine Armut, nicht mein Will stimmt zu. Gold ist ein schlimmeres Gift in Seelen der Menschen, das in dieser eklen Welt mehr Mord verübt als deine armen Tränklein. Ich gebe Gift dir. Leb wohl. Dein Gift begleitet mich zu Juliens Grab. Fackelknabe, und halt dich fern. Es soll mich niemand auf dem Kirchhof sehen. Wohl, Herr. Und leg dein Ohr dicht an den Boden und pfeif mir zu, zum Zeichen, wenn du etwas nahen hörst. Fast graut mir, euch auf dem Kirchhof allein zu lassen, Herr. Halt dich fern. Wohl, Herr. Julia. Ich schmück mit Blumen deine Gruft. Allnächtlich sei dies meine Leichenfeier. Der Knabe gibt das Zeichen. Jemand naht. Welch ein verdammter Fuß kommt dieses Wegs und stört die Leichenfeier frommer Liebe. Benvolio, gib mir die Fackel. Wir stehen vor Capolettis Gruft, Romeo. Nimm einen Brief, Benvolio. Frühmorgens gib ihn meinem Vater Montagu. Ich steige in die Gruft hinab. Aufs Leben binde ich dir. Was du auch hörst, halt dich entfernt und unterbrich mich nicht in meinem Tun. Kehrtest du zurück, vorwitzig meiner Absicht nachzuspähen? Bei Gott, ich reiße dich in Stücke. So will ich gehen und euch nicht stören. Dann tust du als mein Freund. Mensch, lebe und sei glücklich. Geh. Verhaßter Montagu, Romeo! Kommst du, um niederträchtigen Schimpf dem Hause Capuletti anzutun? Wird Feindschaft über den Tod hinaus verfolgt? Verruchter Bube, du bist dem Gesetz verfallen. Du musst sterben. Fürwahr, Das muss ich. Dazu kam ich her. Jüngling, versuche nicht den Verzweifelnden. Ich beschwöre dich, lad auf mein Haupt nicht eine neue Schuld. Geh und leb und nenn barmherzig den, der dir gebot zu fliehen. Ich kümmere mich um dein Erbarmen nicht. Ich greife dich als Missetäter an. Du zwingst mich! Gott! Ich bin ihn. Romeo, wenn du Erbarmen hast, leg mich zu Julia. Lass dein Gesicht mich sehen. Der edle Paris ist's. Erschlagener Jüngling, du, so wie ich, ins Buch des herben Unglücks eingezeichnet. Ein prangend Grab soll dich empfangen. Grab? Nein, Juliens Schönheit macht zur lichten Halle die dunkle Gruft. Julia, mein Weib, der Tod hat über deine Schönheit nichts vermocht. Julia, warum bist du so schön noch? Lass mich in meinem Arm dich halten. Hier baue ich die ewige Ruhe statt mir und schüttle von dem lebensmüden Leibe das Joch feindseliger Gestirne. Arme, nehmt eure letzte Umarmung. Lippen, siegelt mit letztem Kuss den ewigen Vertrag dem Fluche ertobt. O wackerer Apotheker, dein Trank wirkt schnell. Und so im Kuss sterb ich. Heiliger Franziskus, wie oft sind über Leichen nicht meine alten Füße schon gestolpert? Ehrwürdiger Pater! Wer ist da? Ein Freund. Benvolio. Ehrwürdiger Pater, Romeo ist in der Gruft der Capulets. Romeo? In der Gruft? Er befahl, ihm nicht nachzuspüren. Bleib du nur hier. Benvolio, ich steige in die Gruft. Ein Grauen befällt mich. Ich fürchte sehr ein schlimmes Unglück. Herrenlose Schwerter an des Grabmals Schwelle. Schwerter an der Stätte des Friedens. Romeo! Romeo tot. Und Paris auch? Oh, mitleidlose Stunde. Julia, Julia, wirf ab die Maske des erzwungenen Schlafes. Hör mich, geliebte Julia. Zu deinen Füßen tot. Julia, flieht die Gruft des Todes. Ich höre Lärm. Ich darf nicht länger bleiben. Romeo, Sehe ich wahr dein Ende vor der Zeit? O, keinen gütigen Tropfen mir zu gönnen, der mich zu dir hinbrächte. Romeo, lass mich deine Lippen küssen. Vielleicht hängt noch ein wenig Gift daran. Lärm? Liebster, deinen Dolch. Mein Herz, sei seine Scheide. Wer trägt die Schuld an diesem neuen Greuel? Ich, mein Fürst. Ihr Pater? Ich bin der Kläger meiner selbst. Sprecht ohne Umschweif. Romeo war Julias Gatte, Julia sein Weib. Ich traute heimlich sie. Ich gab ihr einen Trank, der goss den Schein des Todes über sie, als sie sich Paris sollt vermählen, mit Gewalt. Ich schrieb an Romeo, herzueilen, zur Zeit, wenn meines Trankes Kraft erlösche. Doch den Träger meines Briefes hielt Zufall auf. Und als ich kam, eh Julia erwacht, fand Romeo ich hier tot. Julia erwacht aus ihrem Schlaf. Ich bat sie, eilends mit mir zu entfliehen. Sie in Verzweiflung wollte mir nicht folgen und tat sich selbst ein Leides an. Versiegelt jetzt den Mund, bis wir die Dunkelheiten des bittern Jammers aufgehellt und ihren Quell und wahren Ursprung wissen. Capulet und Montagu, welch Fluch auf eurem Hasse ruht, der auch durch solche Liebe nicht zu heilen war. Der junge Romeo, die liebevolle Julia, die armen Opfer eurer blinden Wut. Ich will aus klarem Gold ihr Bildnis fertigen lassen. Solang Verona seinen Namen trägt, kommt nie ein Bild an Wert dem Bilde gleich. Denn niemals gab sein herberes Los als Juliens und Romeos. Hier endet unser Stück. Nur düstern Frieden lässt es uns zurück. Habt mit geduld'gem Ohr ihr bis zu End gehört. Will unser Fleiß gern bessern, was noch stört. Bis dahin haltet streng Gericht, dass künftig es sich besser wende und Zwiespalt, Hader, Bosheit nicht in blut'gem Tod und Jammer ende. Wie heut vor euren Ohren es geschah im Spiel von Romeo und Julia. Sie hörten Romeo und Julia nach dem gleichnamigen Theaterstück von William Shakespeare. Bearbeitung und Regie Alfred Braun. Es sprachen Klaus Kinski, Traute Bendach, Otto Stöckel, Franz Kutschera, Angelika Hurwitsch, Hans Lothar und Herbert Köfer. Komposition Herbert Trantow. Eine Produktion des Berliner Rundfunks 1949.